Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Zufriedenheit, manche nennen sie auch die kleine Schwester vom Glück. Ist Zufriedenheit wirklich nur eine Sparversion von dem, was wir uns alle so sehr wünschen? Oder aber eine hohe Kunst, die man lernen kann? Ein Podcast von Sabine Kienhöfer in Radio Wissen. Eigentlich könnten die meisten von uns hier in Deutschland ganz zufrieden sein mit sich und ihrem Leben. Auch und gerade wenn wir uns vor Augen halten, wie viel Krieg und Armut in anderen Teilen der Welt herrschen. In der Mehrzahl haben wir eine Familie, Freunde, eine Wohnung, ein Einkommen und sind relativ gesund. Aber häufig genügt uns das nicht. Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt, sagte schon der Philosoph Arthur Schopenhauer. Und irgendetwas scheint uns tatsächlich oft zu fehlen. Wir hätten gerne mehr Geld, größeren Erfolg, wären gern schöner, fitter, klüger. Ständig versuchen wir, uns und unser Leben zu optimieren. Zufrieden macht uns das nicht. Der Münchner Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Nico Niedermeyer, beschreibt die Zufriedenheit als eine innere Verfassung. Zufriedenheit würde für mich bedeuten, dass man mit sich selbst sehr im Reinen ist, dass die meisten Bedürfnisse, die man hat, erfüllt werden. Ich glaube, dass Zufriedenheit ein sehr erstrebenswerter Zustand ist, weil damit ja einhergeht, das kommt ja im Namen schon vor, das Wort Frieden, also man ist in irgendeiner Art und Weise mit sich selbst im Frieden und das ist, glaube ich, immer ein sehr schöner Zustand, wenn man den erreichen kann. Trotzdem geben sich viele mit diesem Zustand des Wohlbefindens nicht zufrieden, finden ihn zu normal und gleichförmig. Stattdessen wünschen sie sich überschäumende Gefühle und suchen nach dem großen Glück, am besten bis ans Ende aller Tage. Doch Dauerglück kann nicht gelingen, meint Christina Berndt. Sie ist Wissenschaftsredakteurin und Autorin eines Buches zum Thema Zufriedenheit. Das Glück ist letztlich eine Emotion. Da springen die Hormone, die werden ausgeschüttet. Man ist eben euphorisch, man ist glücklich. Und zwar, weil einen etwas Überraschendes passiert, weil etwas besser ist als erwartet. Das macht glücklich. Es sind also immer nur Momentaufnahmen, die dann auch wieder abklingen. Glück ist ein sehr intensives, aber leider auch ein sehr kurzzeitiges Gefühl. Es kommt, es geht, wir können es nicht festhalten. Die Zufriedenheit ist dagegen eine Art verlässliche Schwester des Glücks. Sie ist eine positive Grundstimmung, eine grundlegende Lebensbejahung, die uns über einen langen Lebenszeitraum begleiten kann. Zufriedenheit ist vor allem eine mentale Haltung, die man sich und seinem Leben gegenüber einnimmt. Deshalb kann man seine Zufriedenheit auch in erheblichem Maß selbst beeinflussen und erlernen. Christina Berndt. Zufriedenheit ist im Grunde das Ergebnis eines Denkprozesses. Also ich überlege mir für mich, was hätte ich gerne, wie wünsche ich mir mein Leben? Und dann ziehe ich Bilanz und schaue, wie ist es denn in Wirklichkeit? Und je nachdem, wie groß diese Diskrepanz ist, das macht halt aus, wie zufrieden ich bin. Wenn dort also eine große Lücke klafft zwischen meinen Ansprüchen und der Wirklichkeit, bin ich nicht so besonders zufrieden. Und wenn sich das sehr nahe kommt, dann bin ich ein zufriedener Mensch. Genau genommen spüren wir selbst am besten, ob wir uns in unserem Leben wohlfühlen oder nicht. Wer seinen Zufriedenheitsgrad aber dennoch einmal überprüfen möchte, kann das mit Hilfe eines Selbsttests tun. Der Diener-Test, der nach dem amerikanischen Psychologen Ed Diener benannt wurde, ist der wissenschaftlich am besten belegte Zufriedenheitstest. In ihm finden sich unter anderem Aussagen wie: Mein Leben ist nahe an meiner Idealvorstellung. Bis jetzt habe ich die wichtigsten Dinge in meinem Leben erreicht. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich fast nichts ändern. Meine aktuellen Lebensumstände sind ausgezeichnet. Je häufiger man diesen Einschätzungen zustimmen kann, desto besser ist es um die Zufriedenheit in wesentlichen Testbereichen wie Familie, Freunde, Arbeit oder persönliche Entwicklung bestellt. Allerdings gibt es bei der Zufriedenheit im Laufe des Lebens stärkere Schwankungen. In der Pubertät und im jungen Erwachsenenalter sind wir sehr kritisch mit uns und unserer Umwelt und deshalb insgesamt eher unzufrieden. Nach dieser Lebensphase steigt die Zufriedenheit an, bleibt im Alter zwischen 30 und 40 auf einem guten Niveau und sinkt erst in der sogenannten Midlife-Crisis wieder ab. In dieser Zeit überprüfen viele, ob sich ihre Erwartungen an das Leben erfüllt haben oder ob viele Träume zerplatzt sind. Mit der Zeit gewöhnen sich die meisten dann an die bestehende Lebensrealität und arrangieren sich mit ihr. Die Zufriedenheit steigt wieder an. Im hohen Alter hängt die Lebenszufriedenheit im Wesentlichen davon ab, wie gelassen und positiv wir aufs eigene Leben blicken können. Nico Niedermeyer. Wir kennen ja wahrscheinlich alle Menschen, die in der Rückschau auf ihr Leben und mit den Bedingungen, die sie geschaffen haben, sehr glücklich sind. Das trifft wahrscheinlich auf sehr, sehr viele Menschen zu, aber wir kennen umgekehrt auch Menschen, die sehr verbittert sind über den Lauf ihres Lebens, sei es bedingt durch Erkrankungen oder bedingt durch Schicksalsschläge oder andere Probleme, deren sie teilhaftig wurden. So dass man wahrscheinlich nicht automatisch hergehen kann und sagen kann, na, je älter jemand wird, desto zufriedener wird er. Lange Zeit waren Wissenschaftler davon überzeugt, dass eine stabile Partnerschaft, gute soziale Beziehungen, Gesundheit und ein hohes Einkommen ganz erheblich zur Lebenszufriedenheit beitragen. Diese Einschätzung gilt für die sozialen Faktoren Partnerschaft und Freunde auch weiterhin. Sie bilden zwar keine absolute Garantie für einen hohen Grad an Zufriedenheit, sind aber die Voraussetzung dafür, dass das Leben sich gut anfühlt. Doch was den Einfluss von Gesundheit und Reichtum auf die Zufriedenheit angeht, kommt die Forschung mittlerweile zu anderen Ergebnissen. So hat der belgische Neurologe Steven Lores in einer Studie gezeigt, dass Locked-in-Patienten, also Menschen, die bei vollständigem Bewusstsein in einem nahezu gelähmten Körper eingeschlossen sind, in etwa so zufrieden sind wie die Durchschnittsbevölkerung. Gesunde Menschen sind also nicht automatisch zufriedener als kranke Menschen. Und auch die Rechnung viel Geld gleich viel Zufriedenheit geht nicht auf. Das Wohlbefinden eines Menschen steigt nur so lange mit seinem Wohlstand an, bis er nicht mehr unter Armut leidet. Zusätzlicher Reichtum vermehrt die Zufriedenheit nicht. Wer sich zum Beispiel 2 Urlaube im Jahr leisten kann, wird die damit einhergehende Zufriedenheit auch durch eine 3. oder 4. Reise nicht mehr steigern können. Ganz generell scheinen die Lebensumstände keinen so bedeutsamen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit zu haben, wie man das erwarten würde. Es zeigte sich auch, dass eine Heirat oder die Genesung nach einer schweren Krankheit die Zufriedenheit nur kurzfristig erhöhten. Nach etwa 3 Monaten war die Euphorie abgeklungen und das Wohlbefinden pendelte sich wieder auf den alten Wert ein. Allerdings hinterlassen negative Erlebnisse wie eine Scheidung oder der Tod eines Partners tiefere Spuren als angenehme Ereignisse. Vor allem Arbeitslosigkeit kann die Lebenszufriedenheit auf Jahre herabsenken. Wenn man aber von diesen Extremen absieht, dann gilt, jeder Mensch hat sein persönliches Zufriedenheitsniveau, auf dem er sich mit Auf- und Abschwüngen bewegt. Doch wodurch entsteht es? Nach heutigem Stand der Wissenschaft bestimmen Umwelteinflüsse den Zufriedenheitswert nur zu etwa 10%. Der wirklich große Einfluss liegt mit über 50% in der Persönlichkeit eines Menschen und mit etwa 30% in seinen Genen. Diese Aufteilung ist aber nicht ganz so eindeutig, wie sie klingt. Denn alle 3 Bereiche spielen auch ineinander hinein und beeinflussen sich gegenseitig. Seit längerem beschreiben Psychologen die Persönlichkeit von Menschen vor allem anhand von 5 wichtigen Eigenschaften. Wie groß ist seine Offenheit für neue Erfahrungen? Wie groß sind seine Gewissenhaftigkeit und seine Verträglichkeit? Verfügt er über Begeisterungsfähigkeit? Hat er eine Neigung zu emotionaler Labilität? Und viele Studien zeigen, dass diese Persönlichkeitsfaktoren tatsächlich eine erhebliche Auswirkung auf das Wohlbefinden haben. Zufriedene Menschen sind besonders begeisterungsfähig, verträglich, gewissenhaft und emotional eher stabil. Auch der Einfluss der Gene auf die Zufriedenheit ist inzwischen sehr genau erforscht worden. Noch ungeklärt ist aber, welche speziellen Erbanlagen dabei eine Rolle spielen und ob es ein Zufriedenheitsgen gibt. Nico Niedermeyer? Also Serotonin ist ja zum Beispiel ein Hormon oder ein Botenstoff, der gemeinhin gehandelt wird als Glücksbotenstoff. Wenn man sich die Forschungsergebnisse ansehen würde oder den Stand unseres Wissens, dann ist es nicht ganz so einfach. Denn entscheidend scheint das Verhältnis von Serotonin im jeweiligen Gehirn zu sein. Also man kann jetzt nicht automatisch hergehen und kann sagen, na, wir führen uns alle Tryptophan zu. Das ist ja ein Nahrungsergänzungsmittel, das ist so eine Vorstufe von Serotonin. Und dann geht es uns allen gut. Also von daher haben wir keinen Stoff, wo wir sagen, den, wenn du zu dir nimmst, dann wirst du zufriedener oder glücklicher sein. Auch wenn wir in einer harmonischen Beziehung leben, begeisterungsfähig und verträglich sind und keinen Serotoninmangel haben, können wir unser Wohlbefinden durch bestimmte Verhaltensweisen erhöhen oder auch schmälern. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard spricht zwar vom Ende des Glücks und nicht vom Ende der Zufriedenheit, aber das entscheidende Stichwort fällt: das Vergleichen. Christina Berndt? Wir vergleichen ja immer. Wir vergleichen nicht nur, was die Zufriedenheit betrifft, in sich. Also wir vergleichen nicht nur unsere Wünsche im Leben und das, was wir erreicht haben, sondern wir vergleichen uns auch mit unseren Mitmenschen und vor allem mit unseren Peers, sagt man so schön, also denen, mit denen man sich vergleichen kann, die so alt sind wie wir, die in der Nachbarschaft wohnen, mit den Kollegen. Und wenn da natürlich alles die Geschäftsführer großer Firmen rumfahren mit ihren dicken Autos und ich habe den kleinen rostigen, dann trägt das sicher zur Unzufriedenheit bei. Da gibt es ganz klare Studien dazu. Und insofern ist es manchmal auch einfach klug, sich nicht in solche Welten zu begeben. Es wird immer jemanden geben, der schöner, reicher oder erfolgreicher ist als man selbst. Der erste Schritt in Richtung größere Zufriedenheit könnte demnach darin bestehen, dem ständigen Vergleichen zu widerstehen und das Positive an sich selbst und im eigenen Leben wahrzunehmen. Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Diese Einsicht stammt von dem griechischen Philosophen Epikur. Und was für das dritte vorchristliche Jahrhundert galt, gilt auch für das 21. Jahrhundert. Hohe, oft unrealistische Erwartungen an sich und seine Lebenssituation können ebenfalls eine Quelle der Unzufriedenheit und Enttäuschung sein. Ich denke, dass das sehr individuell ist, weil es so sehr davon abhängt, was ich erwarte. Nicht? Wir sind jetzt wieder dabei, was ist Zufriedenheit? Zufrieden bin ich, wenn der Unterschied zwischen meinen Erwartungen und dem wirklichen Leben möglichst gering ist. Wenn ich natürlich Riesenerwartungen habe, träume, den Prinzen zu heiraten und im Schloss zu wohnen, dann ist Unzufriedenheit programmiert. Und insofern hängt das sehr damit zusammen, wie ich aufgewachsen bin, sicher, was meine Eltern von mir erwarten und was ich dann selber in meinem Kopf mir zurechtzimmer, wie mein Leben aussehen sollte. Welche Erwartungen sind meine eigenen? Welche habe ich einfach ungeprüft übernommen? Und was ist mir wirklich wichtig im Leben? Wer sich solche Fragen stellt und nach den Antworten sucht, nutzt eine weitere Einflussmöglichkeit auf die Zufriedenheit. Und selbst wenn zwischen unseren Erwartungen und Ansprüchen an das Leben und der Lebensrealität eine große Lücke klafft, sind wir nicht zur Unzufriedenheit verdammt. Es stehen uns zwei verschiedene Handlungsmöglichkeiten offen. Psychologen sprechen dabei vom offensiven und vom defensiven Weg. Beim offensiven Weg versuchen wir, die Wirklichkeit unseren Wünschen anzupassen. Wir strengen uns an und wollen einen großen Teil unserer Ansprüche erfüllen und unsere Ziele erreichen. Gerade für junge Menschen, die ihre Träume verwirklichen wollen und dafür auch bereit sind, Höchstleistungen zu erbringen, ist der offensive Weg häufig der richtige Weg zur Zufriedenheit. In anderen Lebensphasen aber kann der defensive Weg, bei dem man seine Ansprüche herunterschraubt, zu deutlich mehr Zufriedenheit führen. Christina Berndt? Unsere Gesellschaft sieht natürlich diesen defensiven Weg oft sehr negativ. In unserer Leistungsgesellschaft ist es halt gefragt, dass wir was tun und dass wir was verbessern und uns steigern etc. Aber der defensive Weg kann natürlich unheimlich klug und auch befreiend sein. Klug ist er dann, wenn ich feststelle, ich habe mir nun schon 10-mal eine blutige Nase geholt, weil ich immer mehr erreichen wollte im Beruf, in der Liebe, beim Sport, wo auch immer, und es klappt einfach nicht. Dann ist es natürlich klug zu erkennen, dass man vielleicht doch einfach mal die Ansprüche senkt und sagt, so weiter geht es nicht, jetzt richte ich mich auf dem Level ein, das ich erreicht habe, etwa in der Karriere. Und der defensive Weg kann natürlich auch sehr erfüllend sein, wenn ich mich mit Dingen abfinden muss. Wenn ich weiß, ich bin gesundheitlich nicht so belastbar. Ich erkenne einfach für mich aus meinem Alter heraus, aus meiner Lebenserfahrung, wo meine Grenzen sind. Dann ist es doch ungeheuer klug und befreiend, sich aus diesem Tritt zu befreien, in dem so viele Menschen sind, und doch ja loszulassen und zu sagen, das reicht jetzt. Und damit bin ich zufrieden. Zufrieden zu sein bedeutet aber nicht, alles im Leben hinzunehmen und am Ende passiv zu werden. Man kann und soll neue Pläne schmieden, sich für Dinge engagieren und notwendige Veränderungen im Leben vornehmen. Doch nachhaltige Zufriedenheit kann erst dann entstehen, wenn es einem gelingt, das Mögliche vom Unmöglichen zu unterscheiden und sich nicht in sinnlosen Kämpfen zu verlieren. Wer Dinge loslassen kann, gewinnt an Zufriedenheit. Es sind immer unsere Stärken, die uns zufrieden machen. Deshalb ist es auch sinnvoll, sich auf das zu konzentrieren, was man gut kann, und nicht auf das, was weniger gut gelingt. Die größte Zufriedenheit lässt sich erreichen, wenn man unter seinen persönlichen Stärken gezielt diejenigen Eigenschaften trainiert, die besonders zufrieden machen. Dazu gehören unter anderem Bindungsfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Neugier, Dankbarkeit und Optimismus. Ganz alleine zufrieden durch das Leben zu gehen, gelingt nur den wenigsten. Deshalb gehört die Bindungsfähigkeit zu den zentralen Aspekten eines zufriedenen Lebens. Der Mensch ist ja ein soziales Wesen, keine Frage. Manchmal denkt man, stimmt vielleicht doch nicht, aber doch, wir sind ein soziales Wesen. Und alle Forschung zeigt ganz klar, je mehr wir uns mit anderen umgeben und je mehr wir uns auch einsetzen für andere, helfen, das trägt wahnsinnig zur Zufriedenheit bei. Wer sich Zeit für Freunde und Familie nimmt und andere Menschen unterstützt, der ist weniger auf sich selbst bezogen, aufgeschlossener und fühlt sich dadurch besser. Auch Neugier ist eine Eigenschaft, die Zufriedenheit begünstigt. Denn wer neugierig ist und immer wieder etwas Neues probiert, erweitert seinen Horizont und hat mehr Freude am Leben. Neugier wird auch oft so negativ bewertet, ja, dass da jemand neugierig sei. Das kann natürlich auch unangenehm sein, aber Neugier ist eigentlich so ein lebensbejahendes Gefühl. Ja, heißt, man ist offen für anderes, man ist bereit, neue Dinge kennenzulernen. Das ist etwas sehr, sehr Positives. Für langfristige Zufriedenheit sorgt auch Dankbarkeit. Diese lässt sich, ebenso wie die anderen Eigenschaften, gut trainieren. Ja, wie trainiere ich Dankbarkeit? Indem ich das wirklich für mich formuliere, wofür ich dankbar bin. Das können natürlich Dinge sein wie, ich bin froh, dass ich jetzt gerade nicht im Bürgerkrieg lebe, dass es mir so gut geht, letztlich doch trotz aller meiner Sorgen und Probleme, die ich habe. Aber ich hab's warm, ich hab's trocken, ich habe Freunde. Und das auch formuliert für sich selber, entweder es aufschreibt oder auch betet natürlich, wenn man religiös ist. Dankbarkeit zeigt einem einfach nochmal auf, wie gut doch das Leben ist. Es stellt also an dieser Schraube, wie gut ist mein Leben, was erwarte ich, wie gut ist es. Und wenn ich mir bewusst mache, wofür ich dankbar bin, dann wird diese Differenz kleiner. Optimismus ist eine weitere Charaktereigenschaft, die zufrieden macht. Wer an das Gute glaubt, setzt sich im Leben ein und kann sich dadurch weiterentwickeln. Christina Berndt. Und den kann man trainieren, indem man auch seine Wahrnehmung dafür schärft. Also durch den Alltag geht und denkt, ach Mensch, der hat mich so nett angelächelt. Oder ach guck, ich erwische gerade noch das letzte Brot im Supermarktregal vorm Ladenschluss. Einfache Dinge, jemand hält mir die Tür auf. Es hat was geklappt, es ist mir gelungen. Ich habe eine nette E-Mail bekommen im Beruf, wo jemand sich bedankt. Es ist auch ganz gut, diese Dinge zu sammeln, also sich einen Ordner anzulegen, wo man die Lob-E-Mails reinschaufelt oder sich was an die Pinnwand zu hängen, worauf man stolz ist, überm Schreibtisch. Wir sind ja so drauf gepolt, immer nur das Negative zu sehen, zu kritisieren, zu meckern an uns und der Welt. Und es trainiert einfach, dass man denkt, aha, es passieren doch gute Sachen und die nehme ich wahr. Neben diesen Eigenschaften begünstigen auch Konzepte wie die Selbstwirksamkeit oder Selbsteffizienz den Zufriedenheitsgrad eines Menschen. Wer sich handlungsfähig fühlt und nicht als Opfer der Umstände, der hat auch Lust, sein Leben zu gestalten. Nico Niedermeyer. Ich glaube fest daran, dass Menschen, die sich realistische Dinge vornehmen und diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch erreichen können, die also auch Konsequenz mitbringen, die Ausdauer mitbringen, die werden sich als selbsteffektiv erleben. Und Selbsteffektivität ist, denke ich, ein Baustein, der auch zu Zufriedenheit dazugehören kann. Ein positives Selbstbild trägt ebenfalls viel zur Zufriedenheit bei. Wer eine gute Meinung von sich hat und auch seine Schwächen akzeptiert, ist weniger abhängig von der Anerkennung durch andere und lässt sich von Kritik nicht so leicht verunsichern. Wer auf sich selbst freundlich blicken kann, wird auch einen zufriedeneren Blick auf das Leben haben. Der unzufriedene Mensch findet keinen bequemen Stuhl, stellte Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, fest. Der zufriedene Mensch, so könnte man die Aussage fortsetzen, macht es sich auch auf einem harten Stuhl bequem. Zufriedenheit wird durch die Haltung bestimmt, die wir uns und unserem Leben gegenüber einnehmen. Wem es gelingt, sich über die Angebote des Lebens zu freuen, statt den verpassten Chancen ewig nachzutrauern, hadert weniger mit seinem Dasein und ist zufriedener. Und das Gute ist, an dieser Einstellung können wir arbeiten. Zufriedenheit, wo sie herkommt, was sie vom Glück unterscheidet und was wir dafür tun können. Sabine Kienhöfer hat sich damit beschäftigt. Es sprachen Ruth Geiersberger, Armin Berger und Carsten Fabian, Ton und Technik Ruth Maria Ostermann, die Redaktion hatte Susanne Pölchau. Das war ein weiterer Podcast von Radio Wissen, einer Sendung auf Bayern 2. Sie finden bei uns noch viele weitere Podcasts zu Themen aus der Psychologie und Philosophie. Einfach mal reinschauen im Podcast-Center vom Bayerischen Rundfunk oder in der ARD-Audiothek.